eine Symphonie von Kurt Graunke, dem Leiter des gleichnamigen Münchner Symphonieorchesters. Thank you.

Thank you. lange Jahre eine Institution in München, das Symphonieorchester Kurt Graunke, später die Münchner Symphoniker, dessen Namensgeber, der Dirigent und Komponist Kurt Graunke, schrieb nicht weniger als 9 Symphonien. Mit der 8. ging es ins Jahr 1985 und in den Herkulessaal der Münchner Residenz, wo Kurt Graunke selbst sein Orchester leitete. Weiter geht es mit Kammermusik in der Besetzung Cello und Klavier. Peter Jonah Korn schrieb die folgende Sonate. Thank you. Thank you. eine Sonate für Cello und Klavier von Peter Jonah Korn gespielt haben Jan Polasek und Barbara Korn. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Dritte Komponistin in der heutigen Ausgabe ist jetzt Constantia Gosi. Als musikalische Reaktion auf das Jahresthema der Staatsoper in München 2018 »Zeig mir deine Wunde« schrieb sie das Stück »Wunde, Wunder«, 7 Fragmente für Schlagzeug, Solo und Ensemble, und leitet im Anschluss selbst das Kammerensemble der Bayerischen Staatsoper. Thank you. Thank you. Von Santiago Si und das Kammerensemble der Bayerischen Staatsoper mit dem Stück Wunde, Wunder, 7 Fragmenten für Schlagzeug und Kammerensemble.